Test 6. Teil 1. Du hörst 5 kurze Texte. Du hörst jeden Text 2-mal. Wähle bei den Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung A, B oder C. Lies jetzt die Aufgabe 1. Aufgabe 1. Hallo Bettina, ich bin's, Volker. Ich habe mir überlegt, dass es gut wäre, wenn ich noch eine Fremdsprache lernen würde. Ich kann schon Englisch und Französisch, wie du ja auch. Ich möchte nun gern auch Spanisch lernen. Diese Sprache fasziniert mich. Wie wäre es, wenn wir zusammen lernen würden? Dann macht es auch mehr Spaß. Ruf mich doch mal an. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Hallo Bettina, ich bin's, Volker. Ich habe mir überlegt, dass es gut wäre, wenn ich noch eine Fremdsprache lernen würde. Ich kann schon Englisch und Französisch, wie du ja auch. Ich möchte nun gern auch Spanisch lernen. Diese Sprache fasziniert mich. Wie wäre es, wenn wir zusammen lernen würden? Dann macht es auch mehr Spaß. Ruf mich doch mal an.